Heute widmen wir uns einer Legende, einer Frau, deren Stimme Generationen geprägt hat, der unvergleichlichen Whitney Houston. The wonderful Miss Whitney Houston. Whitney, how do you feel? I feel good. How do you feel? Whitney, I love you. I've been waiting all day. I love it. It's such an honor to meet you, Whitney. Manche nannten sie einfach The Voice. Und wer jemals einen ihrer Songs gehört hat, weiß genau warum. Whitney Houston wurde 1963 in Newark, New Jersey geboren. In eine Familie, in der Musik nicht nur wichtig war, sondern geliebt wurde. Ihre Mutter, Kissy Houston, war eine bekannte Gospel- und Backgroundsängerin. Ihre Cousins Dionne Warwick und Didi Warwick hatten selbst erfolgreiche Musikkarrieren. Es überrascht also kaum, dass Whitney schon früh in der Kirche sang und dort auch zum ersten Mal auffiel. Ihre Stimme war klar, kraftvoll und gleichzeitig voller Gefühl. Viele erzählten später, dass man schon damals wusste, dass dieses Mädchen etwas Besonderes ist. Mit gerade einmal 19 Jahren unterschrieb Whitney ihren ersten Plattenvertrag. 1985 erschien ihr Debütalbum, Whitney Houston, und wurde sofort ein Welterfolg. Songs wie Saving All My Love For You, you said be patient. How Will I Know, How Will I Know, und Greatest Love of All, I decided long ago, never to walk, machten sie zum Superstar. Was Whitney so einzigartig machte, war nicht nur ihre Stimme, sondern die emotionale Tiefe, mit der sie sang. Sie verband technische Perfektion mit einer nahezu spirituellen Intensität. Egal ob kraftvolle Ballade oder poppiger Dance-Song, man spürte jedes Wort. Ihr zweites Album, schlicht Whitney genannt, brach Rekorde. Sie wurde die erste Künstlerin, deren erste 7 Singles alle Platz 1 der US-Charts erreichten. Das hatte es vorher noch nie gegeben. 1992 folgte der nächste Meilenstein. Der Film The Bodyguard an der Seite von Kevin Costner. Obwohl Whitney bis dahin keine Schauspielerin war, überzeugte sie auf Anhieb. Doch der wahre Triumph war der Soundtrack. I Will Always Love You. Whitneys Interpretation des ursprünglich von Dolly Parton geschriebenen Songs wurde zu einem der erfolgreichsten Songs aller Zeiten. Dieses langgezogene And I ist bis heute Gänsehautmaterial und wohl eines der ikonischsten gesungenen Momente der Popgeschichte. Trotz ihres großen Erfolges hatte Whitneys Leben auch eine düstere Seite. Der enorme Druck ihrer turbulenten Beziehung zu Bobby Brown und der ständigen Fokus der Medien setzte ihr zu. In den 2000er Jahren geriet ihre Karriere ins Wanken, besonders durch ihren zunehmenden Drogenkonsum. Es war schwer mit anzusehen, wie eine der größten Stimmen der Welt zu kämpfen hatte. Mit den Erwartungen anderer, aber auch mit sich selbst. Whitney Houston starb 2012. Viel zu früh. Doch die Musik, die sie uns hinterlassen hat, lebt weiter. Sie hat nicht nur Rekorde gebrochen, sondern ganze Generationen inspiriert, von Mariah Carey bis Beyoncé, von Ariana Grande bis hin zu unzähligen jungen Musikerinnen heute. Ihr Einfluss ist überall spürbar, in der Popmusik, im R&B, im Gospel und vor allem in all den Momenten, in denen wir ihre Songs hören und wieder dieses Gefühl von Größe, Wärme und Kraft verspüren. Whitney Houston war mehr als nur eine Sängerin. Sie war ein kulturelles Phänomen. Eine Frau, deren Stimme Barrieren durchbrach und Emotionen weckte, die man nicht so schnell vergisst. Und vielleicht ist es das schönste Vermächtnis, dass ihre Musik uns auch heute noch berührt. So als würde sie direkt zu uns singen.